Dieselbische Kappe für Neues Jugoslawien stellte kürzlich ins Internet einen Beitrag über den originellen Sozialismus koreanischer Prägung, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen und die Sozialideologie verkörpert ist. Darin betonte man, der höchste Führer Kim Jong-un setze die Idee von Präsidenten Kim Il-sung, Gründer des sozialistischen Korea, und dem Genossen Kim Jong-il, ewigen Führer der Partei der Arbeit Koreas, das Volk himmelhoch zu achten, treu fort und betreibe eine Politik, die das Volk wertschätze, es respektiere und es liebe. Dank seiner Politik werde der koreanische Sozialismus gefestigt und weiterentwickelt.